mal jedes Jahr ist es soweit. Wie im Flug vergangen ist die Zeit. Zwischen Autoscooter und Riesenrad hab ich dich gesehen in dieser Samstagnacht. Auf die